Ansage 15. Sie haben den Anschluss von CTM 0404387261 gewählt. Unser Büro ist zurzeit leider nicht besetzt. Sie können uns von Montag bis Freitag zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr sowie zwischen 14 und 18 Uhr erreichen. Nach dem Signalton können Sie eine Nachricht hinterlassen. Wir rufen Sie dann so bald wie möglich zurück.